Abschnitt 20 aus Der Lärm von Theodor Lessing. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Fünftes Kapitel: Rechtsschutz wider den Lärm, Teil 4. Achtens: Negatoria und Inhibierungsklage. Eine wesentliche Abänderung erfährt die Lärmklage, wenn es sich nicht um einen der durch die Gewerbeordnung konzessionierten lärmenden Betriebe handelt. In diesem Falle kann ich mich nicht auf § 26 Gewerbeordnung beziehen, aber ich kann die bereits erwähnten Klagen nach § 906 oder nach § 823 zu führen versuchen. Zugleich aber habe ich in diesem Falle auch die Möglichkeit, nach § 907 auf Inhibierung zu klagen. Mit anderen Worten, ich kann, wofern ich nicht auf die Gewerbeordnung mich zu beziehen brauche, gegen den Lärm im Zivilprozess vorgehen. Erstens durch Herstellungsklage, zweitens durch Leistungsklage, drittens durch Inhibierungsklage. Ich fordere dann also, dass entweder Schutzvorrichtungen wider den Lärm getroffen werden, § 906, oder dass man mich für erlittenen Schaden schadlos hält, § 823, oder dass der lärmende Betrieb vollständig inhibiert werde, § 907. Diese letztere Forderung ist, wie wir sahen, bei einem gewerbepolizeilich konzessionierten Betriebe nicht möglich. Wenigstens dann nicht, wenn die von den Verwaltungsbehörden vorgesehene Präklusivfrist, Gewerbeordnung § 17, ohne Klagestellung einmal verstrichen ist. Endlich aber steht mir auch bei einer Lärmklage aufgrund des Sachenrechts die berühmte Actio Negatoria, der § 1004 BGB, hilfreich zur Seite. Indessen, dieses alles sind Truggebilde, sind ganz leere Hoffnungen. Auch alle diese Paragraphen werden mich in der Regel vollständig schutzlos lassen. Man sollte freilich annehmen, dass wenigstens die Klage aufgrund des bloßen Einspruchsparagraphen 907 irgendwelchen Erfolg hätte, da mit ihr keinerlei Absicht auf Schadenersatz oder Bestrafung verbunden ist, sondern lediglich die Abstellung einer mein Eigentum schädigenden Einrichtung ambiert wird. Aber hier hängt eben alles an der beschränkten Fassung des juristischen Begriffes vom Eigentum. Man wird mich nur dann zur Klage zulassen, wenn ich ein im Grundbuch eingetragener Hausbesitzer bin, dem aus der Zuführung von Geräuschen eine dauernde Schädigung erwächst. Damit ist die Klasse von Menschen, deren Gesundheit gegen Lärm geschützt wird, von vornherein eng umgrenzt. Es sind nur die Eigentümer. Der Begriff Eigentum aber, der im Lauf der Generationen eine merkwürdige psychologische Umwandlung erfährt, wird in der Rechtsprechung heute noch so plump gefasst, dass alles vom Eigentum ausgeschlossen bleibt, was ein Land- oder Amtsrichter nicht tasten, sehen, riechen und schmecken kann. Meine Geisteskraft, meine Gesundheit, der Schlaf meiner Nächte ist ja auch Eigentum, aber dies alles wird nicht als Eigentum geschätzt und anerkannt. Eine reale Sachbeschädigung dagegen, eine Entwertung des Besitzes durch benachbarte Dunggruben, Aborte, Häute- oder Knochenlager, Schweineställe, Schlechtereien, Färbereien, Ziegelöfen und so weiter, ist in zahlreichen Fällen nach 1004 und 907 klagbar. Einfach darum, weil ich den zugefügten Schaden in Geld oder Geldeswert dem Gerichte ad oculos demonstrieren kann. Bei dem aber, was ich hygienische Delikte nannte, ist das ja nicht möglich. Ich kann mich nicht vor Gericht darauf berufen, dass mein Gehirn herabgedrückt werde, dass meine Nervenzellen überlastet sind, dass ich meine geistige Arbeit verschlechtere, ja, dass meine ganze individuelle Eigentümlichkeit vernichtet werde. Und doch liegt hier eine Eigentumssphäre, die unvergleichlich wichtiger und des rechtlichen Schutzes bedürftiger ist als irgendein Geldschrank und irgendeine Aktionärskasse. Hier offenbart sich noch die ganze Plumpheit des gegenwärtigen juristischen Eigentums- oder Sachbegriffes. Das geltende Recht wird zum Beschützer des gröbsten Besitzes. Wenn es etwa einem Milliardär einfiele, sämtliche Bilder Zurbarans aus ihren verborgenen Bergklöstern aufzukaufen oder die gesamte geistige Hinterlassenschaft Moros an sich zu bringen, um diese unschätzbaren Kulturwerte dem Menschengeschlecht vorzuenthalten oder gar um sie zu verbrennen, so würde das Recht vollkommen auf seiner Seite stehen. Das aber sehe man nicht, dass durch diesen Schutz des Eigentums eine weit tiefere und wichtigere Art von Eigentum vergewaltigt wird. Das Eigentum aller derer, die sich diese Kunstwerke zu eigen machen, die sie in viel höherem Maße besitzen und zu eigen haben als der Mensch, der mit ihrer stofflichen Existenz dank seiner Kapitalmacht anfangen kann, was ihm beliebt. Wenn der Sozialist oder Kommunist das blinde Verfügungsrecht über Sachen bestreitet, so gilt er als Vernichter des Eigentums, ohne dass man bemerkt, dass er nur den verfeinerten Eigentumsbegriff gegen den gröberen ausspielt. Bei der Negatorienklage wider Lärm kann sich der Emittent sogleich auf § 906 zurückziehen, wonach die Emissionsklage unzulässig ist, wenn ich keine Schädigung meines Eigentums erweisen kann. Glückt es ihm aber mit der Berufung darauf, dass keine Schädigung des Eigentums vorliege, nicht, so steckt sich der Beklagte hinter § 17 folgende der Gewerbeordnung, oder er weist nach, dass die Emission von Lärm nicht wesentlich sei, § 906, oder endlich, dass sie den ortsüblichen Gepflogenheiten entspräche. Damit ist der Fall eben erledigt. Gegen psychologisch ungeklärte vage Begriffe wie Ortsüblichkeit, Eigentum, Wesentlichkeit und Unwesentlichkeit kann keine Logik der Erfahrungen und Tatsachen aufkommen. Man kann jede Belästigung durch Lärm und Geräusch eben damit rechtfertigen, dass sie der Ortsüblichkeit und den Gepflogenheiten menschlichen Verkehrs entspräche und dass kein wesentlicher Eingriff in fremdes Eigentum darin gefunden werden kann. Ein konkretes Beispiel für die Aussichtslosigkeit der Negatorienklage gegen Lärm bietet folgende interessante Entscheidung des Reichsgerichts. Klammer auf, Seuferts Archiv, Band 45, Nummer 240, Klammer zu. Die jüdische Gemeinde in Halle an der Saale hatte seit 50 Jahren ihren Tempel auf einem Grundstück stehen, dessen Besitzer neuerdings eine Böttcherei anlegte. Dadurch wird die Benutzung des Tempels unmöglich, der Gottesdienst wesentlich gestört. Die Gemeinde klagt auf Untersagung des Lärms. Der Kläger erwidert, dass die Gemeinde beim Bau der Synagoge dafür habe Sorge tragen müssen, dass der Gottesdienst nicht durch Lärm gestört werden könne. Daher sei sie selber an der Störung schuld. Die erste Instanz verurteilt den Besitzer der Böttcherei, die Berufungsinstanz spricht ihn frei. Das Reichsgericht entscheidet im Sinne der Berufungsinstanz. In der Begründung heißt es zunächst, dass in der Tat nicht bloß die Emission körperlicher Stoffe, sondern auch die Erregung von Lärm, wenn das Maß des Erträglichen und Gemeinüblichen überschritten wird, zur Anstellung der Negatorienklage berechtigen kann. Wo aber das Maß des Erträglichen und Gemeinüblichen eigentlich liege, sagt das Reichsgericht nicht. Fußnote: Gruchow, Band 27, Kapitel 905. Seuffert, Band 38, Fall Nummer 7. Ende Fußnote. Dann aber heißt es weiterhin, wer größerer Ruhe bedarf als gewöhnlich ist und als ihm durch die aus dem Zusammenleben mit anderen Menschen fließenden gemeinüblichen Störungen gewährt wird, hat selber für die Befriedigung dieses außergewöhnlichen Bedürfnisses zu sorgen und kann nicht verlangen, dass seine Nachbarn sich in dem Recht auf die gemeinübliche Nutzung ihres Eigentums Schranken auferlegen. Ein schlimmeres Armutszeugnis als die Berufung auf Gewöhnlichkeit und Gemeinüblichkeit darstellt, kann sich die oberste Rechtsinstanz nicht ausstellen. Sie soll ja ihrerseits erst normieren, was gemeinüblich werden soll. Sie kann also nicht, während sie ethische Normen durchzusetzen hat, diese Normen wiederum auf die gegebene Tatsache gründen. Das wäre eben ein verschleierter Rechtsbankrott. Und was ist denn schließlich gewöhnlich und gemeinüblich? Der Lärm, der etwa in Berlin auf der Friedrichstraße als gemeinübliche Störung zu legitimieren wäre, kann doch nicht bei Abhaltung eines Gottesdienstes als gemeinüblich hinzunehmen sein. Dass nun in der Tat das ganze Gerede von gemeinüblich, normal, wesenszugehörig und gewöhnlich von Fall zu Fall eine immer wieder wechselnde Ausdeutung zulässt, zeigen alle Negatorienklagen wieder Lärm, so viele das Reichsgericht bisher zu entscheiden hatte. Einmal wurde vom Reichsgericht sogar zugegeben, dass auch das Bedürfnis nervöser Personen zu berücksichtigen sei, Seufert 52-146. Ein anderes Mal wurde der Eisenbahnfiskus auf Schadenersatz verurteilt, weil ein Grundstück durch den Lärm entwertet wurde, den die Züge beim Fahren über einen Wellblechviadukt vollführten, 49-236. Dann aber wird freilich wiederum in viel ablehnenderem Sinn dahin entschieden, dass Dampfdreschereien auf dem Lande geduldet werden müssen und ihr Lärm nicht klagbar sei. 48-247 und 42-100. Vor dem Oberlandesgericht Braunschweig wurde 1888 der Besitzer des Sommertheaters verurteilt, dass er bei Vermeidung von 300 Mark Geldstrafe das Eindringen unnötigen nächtlichen Lärmes in die Nachbarhäuser verhindern müsse. 44-6. Im Ganzen zeigte die moderne Rechtspflege jedenfalls einen anwachsenden Fortschritt in der Behandlung der Negatorienklage gegen Lärm. Das wachsende Bedürfnis nach Ruhe und die steigende Unrast und Unruhe des modernen Lebens führte ganz von selbst dazu, dass der Lärm in die Reihe der klagbaren Delikte aufgenommen wurde. Das wird besonders einleuchtend, wenn man die erwähnten neuesten Entscheidungen des Reichsgerichts zum Beispiel mit einem Verdikte des Obersten Gerichtshofes aus dem Jahre 1857 vergleicht. Seufert 12-123. Hier wird eine Lärmklage gegen eine Eisenbahngesellschaft noch kurz und bündig mit folgenden lapidaren Worten abgewiesen. Der Lärm und das Getöse, das jemand auf seinem eigenen Grundstücke verursacht, wäre es auch noch so groß, gewährt dem Eigentümer des benachbarten Grundstücks nicht einen zivilrechtlichen Anspruch. Es ist wichtig, auf diese Veränderungen in der Justiz hinzuweisen, weil daraus hervorgeht, dass auch weitere Veränderungen der Rechtspflege möglich und wahrscheinlich sind. Ausdrücklich hat neuerdings das Reichsgericht anerkannt, dass die Abwehrklage gegen den Lärm eine moderne Notwendigkeit geworden ist. Seufert 38-7-9. In einem Frankfurter Klagefall wird vom Reichsgericht konstatiert, dass ursprünglich mit der Negatoria oder Confessoria im römischen Prozess der Lärmschaden nicht hätte belangt werden können, dagegen habe ein moderneres Rechtsbewusstsein zweifellos einen Schadenersatz für den durch Lärm und Geräusche erlittenen Schaden zu garantieren. Fußnote: Ich bezweifle freilich, dass diese Meinung des Reichsgerichts über die Rechtsentwicklung historisch haltbar ist. Die Pandekten kannten in der Tat schon einen ausdrücklichen Schutz gegen Lärm. Das bestätigt Dernburg, Pandekten Paragraph 199, Ihr Herr Ring, Seite 111 folgende, Windscheid, Band 1, Paragraph 169. Spangenberg erhebt dagegen Widerspruch. Ich finde in einem Buche Gesundheit und Erziehung von G. Stricker die Angabe, dass im alten Rom kein Kupferschmied in eine Straße ziehen durfte, wo ein Professor wohnte. Dies sei auch in den Pandekten verfügt. Vermutlich handelt es sich um irgendeine der zahllosen lokalen Bauordnungen und lokalen Gebäudeservituten der Römer. Klammer auf, Dernburg 1, 587, Klammer zu. Bei den mir zugänglichen Pandektisten fand ich wenigstens, trotz fleißigen Durchforschens der Berliner Universitätsbibliothek, nirgend eine Verfügung dieser Art vorgetragen. Ende Fußnote. Eine eigenartige Tragik des Lebens liegt darin, dass nicht nur Freundschaften, sondern auch Gegnerschaften zu einem Stück unseres Lebens werden, dass man sich alledem anpassen und angleichen muss, was man verachtet und überwinden will, dass auch unsere Feinde untrennbar in unser Leben eingehen dürfen und jegliche Macht nur besiegt und widerlegt werden kann, indem sie mit ihren eigenen Waffen bekämpft wird. Wie man nach altem Volkswort einem Schuften an der Talbe entgegensetzen muss, so kann man niemandem und nichts mit Aussicht auf Erfolg entgegentreten, wenn man nicht sein Lebensniveau begreifen und mitmachen und die verachteten oder unrechtmäßigen Kampfmittel selber verwenden will. Man kann nicht Verlogene mit Wahrheit, nicht Unmündige mit Lebenserfahrung, nicht Verliebte mit Erkenntnistheorie widerlegen. Wer also gegen den Lärm kämpft, der muss Lärm schlagen. Wer in dem allgemeinen Geschreie und Getöse gehört werden will, der muss es noch zu überschreien und zu überlärmen suchen, auch dann, wenn er nichts anderes zu lehren hat, als dass Lärmen und Schreien gemein und unsittlich sei. Dies mag mich zu entschuldigen versuchen gegenüber denjenigen, welche zweifellos finden werden, dass dies Buch zu laut und tumultuös gehalten ist. Ich habe es unter Hemmungen geschrieben, ich schließe es ohne Hoffnung, dass es viel nützen wird. Denn ich bin gewiss, dass der Lärmteufel, der mein Leben so oft zur Tortur gemacht hat, mir bis zum Tode treu bleiben wird. Treuer sicherlich und zuverlässiger als die sogenannten Nächsten gewesen sind. Wenn der Kampf zu Ende gehen und ich im Fieberschweiß liegen werde, wo vielleicht noch einmal fester Schlaf frische Kraft zuführen und mich herausreißen könnte, dann wird zweifellos der Hund des Nachbarn die Nacht durchheulen, dann werden, ich weiß es gewiss, Meyers gerade das unaufschiebbare Reinemachen haben und bei Kanzleirats die elektrischen Läutewerke repariert werden müssen. Oder es wird Festtag sein, wo die eisernen Hunde der Luft ihre mächtigen Zungen rühren. Meine Nachbarin wird Sonaten üben und der Bäckerjunge und die Gemüsefrau werden just vor meiner Kammertüre sich begegnen und einen notwendigen Austausch ihrer Seelen beginnen. Kurz, ich weiß nicht, was sein wird, noch wie es sein wird, aber Lärm wird sicher dabei sein. Ich werde mich nicht mehr wehren, sondern nach der Wand kehren und auch testamentarisch keine andere Bitte mehr hinterlassen als die, dass an meinem Grabe nicht etwa noch ein Böller abgeschossen wird. Ende von Abschnitt 20. Gelesen von Klaus Missfeld.